In Zusammenhang damit, dass die Dokumente des Blauen Hauses, die die Tatsachen über die korrupte Staatsverwaltung des ehemaligen Bakun-Regimes Südkoreas ans Licht bringen, ausfindig gemacht wurden, brachte die südkoreanische Zeitung Hangyore vom 21. Juli einen Leitartikel. Die Zeitung schrieb, die Staatsanwaltschaft solle sich nicht nur um die Sammlung der Beweismaterialien für den laufenden Prozess bemühen, sondern durch die beachtliche Verstärkung der Menschenkraft die Wahrheit über die korrupte Staatsverwaltung klären.